So, ich komme nochmal runter, ganz schön laut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier zu unserem Podiumsgespräch hier im Diakoniewerk. Ich freue mich natürlich, dass Sie hierher gekommen sind, obwohl ich mir heute gar nicht sicher bin, ist Freude das richtige Gefühl? Wenn ich mir nämlich anschaue, was gerade heute, gerade jetzt, 19 Uhr, 2 Kilometer von hier, auf dem Hallmarkt passiert, dann habe ich das Gefühl, ist diese Veranstaltung vielleicht gar nicht der richtige Ort, wo wir sein sollten. Dort treffen sich Menschen, die für die aus meiner Sicht Nächstenliebe, Barmherzigkeit, wenn überhaupt noch Begriffe sind, nur noch leere Worthülsen. Und ich habe ein bisschen, ja, ich frage mich, wie gehe ich mit solchen Einstellungen um? Ich bin natürlich auch immer gewillt, Menschen zu verstehen, auf Menschen zuzugehen, aber ich habe das Gefühl, dort wird viel rumgeschrien, es wird mittlerweile in Halle Feuer gelegt, es werden Steine geworfen und da frage ich mich dann, wie muss ich mich da verhalten? Das sind so die Fragen, das sind die Themen, die mich umtreiben. Und so ein bisschen habe ich dann gestern Abend gedacht, muss ich jetzt diese Veranstaltung hier absagen, denn eigentlich ist das Thema, was wir hier aufs Podium geholt haben, also das haben wir vor einem halben Jahr uns ausgedacht, da wollte ich gern befragen, was ist das Besondere an diakonischen Einrichtungen, an diakonischen sozialen Einrichtungen? Gibt es da etwas Besonderes oder hat sich das mittlerweile verändert oder erledigt? Und wie gesagt, jetzt habe ich so ein bisschen einen anderen Hintergrund und habe aber dann auch festgestellt, natürlich hat das auch viel miteinander zu tun, denn das, was wir ja auch erleben in der aktuellen Situation, ist eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft. Und damit sind wir dann wieder bei unserem Thema. Helfen spielt auch in dieser Gesellschaft eine große Rolle, ist ein großes Thema, wird von vielen Menschen gemacht. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wir unterhalten uns genau über das, was da an Barmherzigkeit und an Nächstenliebe vorhanden ist, was das bedeutet und wie wir damit in Zukunft vielleicht auch umgehen. Ich habe Gäste dazu eingeladen und damit setze ich mich dann auch hier oben aufs Podium. Ganz außen, links von Ihnen, sitzt Professor Dirk Evers von der Martin-Luther-Universität in Halle, hier Theologie. In der Mitte Bettina Stosic. Also ich sage jetzt nicht alles, was Sie gemacht haben, das kriegen wir dann im Gespräch schon mehr oder weniger raus. Bettina Stosic von der Freiwilligenagentur, dort vor allen Dingen im Projekt Lesepatenschaften und Willkommenspatenschaft, genau, Lese, aber es gab noch ein Leseprojekt, Willkommenspatenschaften für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Und es sitzt gleich neben mir, rechts von mir, Professor Dr. Ralf Hoburg von der Hochschule Hannover, Schwerpunkt Diakoniewissenschaft, Ethik, Gesellschaft und Sozialstaat. Und ich möchte die erste Frage so zum Kennenlernen auch an die Person stellen, die den weitesten Weg hatte, nämlich an Professor Hoburg. Und nach meinen Ausführungen nehme ich gleich mal diesen Begriff Nächstenliebe. Klingt sehr schön, klingt irgendwie auch ganz einfach. Aber was bedeutet das eigentlich? Was ist Nächstenliebe für Sie? Das ist natürlich schon ein sehr komplexer Einstieg in die Diskussion. Da könnten wir jetzt schon Stunden diskutieren. Ich denke, Nächstenliebe ist einfach auch die Bereitschaft, für andere da zu sein. Wenn wir es aus der christlichen Tradition heraus interpretieren, haben wir da ein sehr wohlklingenden Namen als Gewährsmann. Dietrich Bonhoeffer hat die Diakonie mal sehr programmatisch in den 40er Jahren in einem Text als Dasein für andere beschrieben. Ich glaube, das hat sich aber in unserer Gesellschaft weiter ausgefächert. Man kann nicht mehr sagen, dass die Christinnen und Christen nur noch diejenigen sind, die Nächstenliebe üben. Ich glaube, gerade die Hilfsbereitschaft, die insgesamt auch trotz Demonstrationen von Pegida und anderen erleben wir ja eine große Solidaritätswelle mit Menschen, die aus anderen Nationen hierher kommen, die geflüchtet sind, die ausgewandert sind. Auch da gibt es so etwas wie Barmherzigkeit im säkularen Kontext, im weltlichen Kontext, was man durchaus auch als Nächstenliebe beschreiben kann, auch wenn das nicht christlich verbunden ist. Also die Zuwendung zum anderen, würde ich sagen. Ist ein schönes Stichwort, also auch mit den Ausführungen für andere da sein. Frau Stosic, Sie sind für andere da, also das Projekt, was wir gerade genannt haben, ist Willkommenspaten für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Flüchtlinge, muss ich jetzt auch nicht mehr groß wiederholen, sind für viele eher nicht die Nächsten, sind eher die Entferntesten. Warum engagieren Sie sich gerade für Flüchtlingskinder? Es gibt immer einen Unterschied, wenn die Menschen zu mir kommen und sie möchten gerne eine Patenschaft übernehmen, ist der Gedanke, warum sie dann zu mir kommen, ein ganz anderer. Also da kommen oft solche Sätze, ich kann die Bilder im Fernsehen nicht mehr sehen, ich möchte was tun, ich möchte den Menschen, die hierher kommen, möchte ich auf jeden Fall helfen. Und dann gibt es eine ganz spannende Situation, das Matching, das Kennenlernen mit konkreten Familien, mit Personen, mit Menschen, die vor ihnen stehen. Und dann ändern sich die Gedanken. Eine schöne Situation war, da war eine Patin sehr aufgeregt. Sie dachte, oh Gott, wie wird das sein? Und dann gab es so einen Moment der Verbundenheit, wo sie festgestellt hat, ihr Mann arbeitet bei der Telekom und der Vater aus Syrien hat in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Und dann hieß es, oh, was? Echt? Oh, dann können wir ja zusammen irgendwie ein Telefon basteln und die Frau und ich, wir können zusammen kochen. Und dann wurde auf einmal, da gab es eine Nähe und der Gedanke von Hilfe war dann, ist dann so ein Hintergrund gerückt, sondern auf einmal standen da Menschen vor einem. Menschen, die genauso gut ein Nachbar sein könnte mit Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten. Und das habe ich schon häufiger erlebt. Und dann wird aus der Patenschaft eigentlich eine Partnerschaft oder auch eine Freundschaft. Und das ist das, worauf wir eigentlich abzielen. Was machen Sie eigentlich genau mit, also was machen Paten genau? Die Willkommenspatenschaften, die verbringen zweimal die Woche Zeit mit dem Kind, am besten am Anfang vor allem auch mit der Familie, weil es ist im Grundschulalter, die Kinder sind im Grundschulalter. Hört man das? Ja? Okay. Und, Sie sagen, wenn Sie nichts mehr hören. Als mit... Ich gucke mal, ob ich es leiser machen kann. Genau. Oh, jetzt ist es lauter. Ach ja, genau, wenn das wahrscheinlich dann ausgeht. Okay. Die treffen sich zweimal die Woche und es geht darum, dass die erstmal ums Deutsch lernen, um Ankommen, aber auch ein Netzwerk zur Verfügung stellen, Unterstützung bei der Job. Arbeiten, Schule, Fragen, über die Wohnung, das alles, je mehr oder weniger, passiert bei der Patenschaft. Es gibt auch Willkommenspatenschaft, wo eine Seniorin mit dem kleinen Kind zweimal in der Woche auf den Spielplatz geht oder was unternimmt und die Mutter geht zum Deutschkurs. Es gibt auch Alleinerziehende. Genau. Und bei anderen, also bei Familien, da treffen sich dann die ganzen Familien zusammen, unternehmen was. Und da helfen den Kindern in der Schule bei den Hausaufgaben, also dann bei ihnen zu Hause. Genau. Professor Evers, Sie haben sich kürzlich vor ein, zwei Jahren intensiv damit beschäftigt, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die zunehmend, also für den Osten Deutschlands kann man auch sagen, mehrheitlich von Konfessionslosigkeit geprägt ist. Also Sie haben an ein Sammelband herausgegeben zu diesem Thema. Welche Auswirkungen hat denn so eine Entwicklung oder so ein Zustand auf solche Begriffe, die wir jetzt heute am Wickel haben, Nächstenliebe oder Barmherzigkeit? Also es stellt uns vor die Herausforderung, diese Begriffe als Theologen, als Kirche zu explizieren in einen Kontext, wo keine vorgeprägte Bedeutung dieser Begriffe unbedingt zu erwarten ist. Gerade Barmherzigkeit, da habe ich das gemerkt, als Sie das Thema gewählt haben. Man hat mich dann hier von der Zeitung angerufen, sondern da müssen wir erstmal klären, was ist das überhaupt, benutzt man ja eigentlich kaum noch diesen Begriff heute. Also diese fremd gewordenen Begriffe zu füllen und zu dolmetschen, ist eine wichtige Herausforderung. Das erlebe ich als, ehrlich gesagt, auch ein bisschen als eine Befreiung. Also während man, ich bin nun Wessi, seit 5 Jahren hier in Halle, und wenn man in einem sehr stark kirchlich und christlich imprägnierten Umfeld diese Begriffe erläutert, dann muss man erstmal auch gegen ganz viele verkrustete, überkommene Vorstellungen ein bisschen anreden und versuchen, den eigentlichen Kern der Sache freizulegen. Da stellt sich die Aufgabe hier so ein bisschen anders. Da muss man erstmal verständlich machen, was man eigentlich da sozusagen positiv inhaltlich damit meint. Empfinde ich ganz erfrischend, weil man sozusagen mit den positiven Inhalten neu anfangen kann und nicht erst sozusagen Traditionskrusten freilegen muss, um an den Kern der Sache wieder richtig ranzukommen. Also da sehe ich so diese Dolmetscheraufgabe in einen säkularen Kontext herein, finde ich für uns Theologen und für die Kirche überhaupt ganz heilsam, sich mal klar zu machen, was wollen wir eigentlich positiv mit diesen Begriffen zum Ausdruck. Nun sind wir auf der Begriffsebene, ja. Aber dahinter stehen ja Inhalte, und Professor Hoburg hat es vorhin ja gesagt, das sind ja Haltungen, also egal mit welchem Wort wir sie belegen, die vorhanden sind, sind die anders in einer Gesellschaft, die nicht so christlich geprägt ist? Das wage ich nicht zu beurteilen. Also da finde ich, da würde ich mich, deswegen habe ich auch gleich auf diese Begriffsebene vielleicht abgedriftet, davor würde ich mich hüten wollen, sozusagen zu pauschalisieren und dann so eine Gesellschaft erst recht zwischen Ost und West so pauschalisierend zu beschreiben, was die Haltung angeht. Ich finde gerade, was die Barmherzigkeit angeht, und auch Frau Stosic hat ja darauf hingewiesen, das sind doch irgendwie auch allgemeinmenschliche Grundhaltungen, die wir überall erleben und über die man sich dann auch relativ schnell verständigen kann, worum geht es da im Kern der Sache. Also sozusagen, da würde ich keine Differenz sehen, sondern die Frage, was ist uns eigentlich wichtig, was verstehen wir unter diesen Begriffen, wie kann man Menschlichkeit, Barmherzigkeit fördern und so weiter. Aber so eine grundsätzliche Differenz in der Haltung würde ich jetzt hier nicht sagen. Dann gebe ich die Frage mal anders formuliert an Professor Hoburg. Hat sich gucken wir mal so auf die letzten 50, 60, 70, 80 Jahre, hat sich in der Hilfe für oder in der Sorge um Hilfebedürftige etwas verändert? Also ich nehme noch mal die Perspektive Westdeutschland auf und dann ehemalige DDR. Da gibt es eine große Veränderung nach 1989. Wir haben im ehemaligen Westdeutschland, ich komme also auch aus Westfalen, hatten wir bis in die 70er, 80er Jahre hinein ja die große Expansion des Sozialstaates. Und die Selbstverständlichkeit, wir haben für alles Spezialinstitutionen und Einrichtungen. Also diese Spezialisierung, auch die Diakonie, die in alle Bereiche gegangen ist, die sich eigentlich von der ursprünglichen Arbeit dann weiterentwickelt hat zur Beratungstätigkeit in den 70er Jahren, auch Arbeitslosenberatungen eingerichtet hat, Schuldnerberatungen. Und da gab es dann in den 80ern und 90ern eine große Veränderung, die letztendlich ja auch dazu geführt hat, was Sie beruflich machen, die Freiwilligenagenturen. Sowas gab es ja früher nicht, ne? Sondern es gibt so eine Art Hilfemarkt. Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren. Ja? Wir nennen das in der Soziologie die Zivil- und Bürgergesellschaft, die sich entwickelt hat, und also Menschen, die helfen wollen, ne? Und auf der anderen Seite Institutionen. Und ich denke, seit 1900 und wann ist der erste Ehrenamtsverein? 98, glaube ich. 1998 hat die Bundesregierung eine Enquetekommission zum sozialen Engagement und zum Ehrenamt eingerichtet. Und man kann sagen, seit dieser Zeit kommt der soziale Gedanke wieder mehr in der Gesellschaft vor. aber eben aus ganz unterschiedlichen Motivlagen. Sie haben es auch gesagt, also das Religiöse ist eine Motivlage unter ganz vielen. Die meisten verstehen Helfen erstmal als etwas Allgemeinmenschliches, so will ich sagen. Aber es hat sich schon etwas verändert in Richtung, wir wollen mehr tun. Erstmals groß aufgetreten bei der Oder-Katastrophe, ich glaube 2002 war es, und dann ja die Elbe-Überflutung. Da ist das ganz massiv deutlich geworden. Ja, bitte. Ja, ich glaube, also ich denke, es gibt auch verschiedene Hilfeformen. Also beispielsweise diese Reaktion der Ersthilfe, diese momentane Hilfe, wenn eine Flut kommt oder wenn jemand blutend auf der Straße liegt bei einem Verkehrsunfall, dass dort dann Ersthilfe angebracht ist und dann passiert ja etwas, sobald der in Anführungsstrichen Normalzustand, das heißt, das Wasser geht zurück, die Person kann einigermaßen wieder laufen oder vom Krankenwagen, professionelle Helfer sind dann da, dann geht das ja wieder seinen Gang. Das Spannende ist ja eher jetzt mal im Bereich Willkommenspatenschaften und da finde ich, muss man sich sehr genau anschauen, wenn Menschen hier also zu mir kommen und speziell sagen, sie möchten helfen, habe ich mal ein ganz großes Problem, weil was dort passiert, ist ja, der Gedanke ist ja, das Ideale, sie sollten Menschen willkommen heißen und in ihrem Netzwerk, in ihren Freundeskreis mit aufnehmen. Und wenn dort dann die Bereitschaft nicht da ist, offen zu sein, auch Menschen, neue Menschen an sich heranzulassen, dann ist der Hilfegedanke, zumindest was ich in den Beratungsgesprächen erlebt habe, nicht mehr so gut tragend. Hilfe, die erste Hilfe ist ein erster Affekt. Aber wenn dann Menschen nahe rücken, dann werden es Freunde, dann wird es Familie. Und dann ist eher die Frage, dann geht es eher so in Richtung Hilfe zu Selbsthilfe, damit ich den Menschen begleite und unterstütze. Aber irgendwann fällt es ja weg, das ist ja dann das Ziel. Ne? So. Und das kann ich ja nicht über Monate oder über Jahre aufrechterhalten, also wenn es diesen Direktkontakt geht. Ja? Und dann ist dieser Hilfegedanke ist nicht immer langfristig. Also gerade haben Sie das ja auch beschrieben, Freiwilligenagentur, also steckt ja schon im Namen, das ist freiwillig, das ist Ehrenamt, also da kommen Menschen hin, die sagen, ich habe Freizeit übrig, ich möchte mich gern engagieren, also jetzt ist es vielleicht sehr stark die Willkommenspatenschaft, aber das gibt es eben auch schon 15, knapp 20 Jahre. Aber auch in der jetzigen Situation, und ich kann mich erinnern, als die freiwilligen Agenturen entstanden, war das durchaus auch so ein kritischer Moment. Also wir haben eine hochprofessionalisierte, Industrie, würde ich schon fast sagen, die für Soziales, für Pflege, für Hilfe vorhanden ist. Und plötzlich wird aber ganz stark gefordert, wir brauchen sehr viel mehr Ehrenamt und wir brauchen bürgerschaftliches Engagement. Und ich kann das schon fast nicht mehr hören. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was passiert jetzt gerade mit Flüchtlingen, dann denke ich, das sind doch eigentlich auch Momente, die, also schön, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, aber wo sind denn eigentlich unsere Organisationen, wo sind unsere staatlichen Einrichtungen? Das ist ja ein Spannungsfeld. Also Sie springen da in eine Bresche. Nehmen Sie da den professionellen Anbietern ab? Nee, denke ich gar nicht. Also überhaupt nicht. Also bei Ehrenamtlichen ist ja das immer ganz Wichtige. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Auf beiden Seiten, beide Seiten profitieren davon. Also beide, also die Familien, die Ehrenamtlichen, wie die Kinder, aber auch, also eine Ehrenamtliche hat es mal so ganz schön beschrieben, eine Jurastudentin hat eine Patenschaft für eine alleinerziehende Mutter aus Albanien übernommen. Und sie war mit dabei, als der Asylantrag geöffnet worden ist. Und sie hat diese Wahnsinnsspannung erlebt, wo klar wurde, okay, die Familie kann bleiben. Und dann hat sie im Nachhinein gesagt, ich heiße sie zwar in Deutschland willkommen, aber gleichzeitig heißen sie mich in ihrer Familie willkommen. Und das ist so was Doppeltes. Also das ist so auf beiden Seiten. Und die professionelle Hilfe kann das wiederum nicht. Sie hat zwar andere Möglichkeiten, aber dennoch ist das keine Win-Win-Situation. Die Professionellen helfen und bekommen im Endeffekt dafür Geld. Das ist ihr Lohn. Der Lohn ist nicht, sie müssen helfen, sind auch dazu verpflichtet. Sie haben die Aufgabe dazu. Es ist auch natürlich auch eine sehr starke Hierarchisierung. Die Helfenden haben immer einen Wissensvorsprung. Und bei Ehrenamtlichen, natürlich auch bei den anderen Patenschaftsmodellen, wenn Kinder und Erwachsene, also wenn Erwachsene Kindern was vorlesen, natürlich haben die Erwachsenen Vorsprung, sie können lesen, die Kinder nicht. Dennoch ist das ja etwas, was dann später mal anders wird. Und dieses generationale Helfen, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ein Erziehungsauftrag in die Hilfe hineingeht. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Aber kurz zurück, die professionelle Hilfe hat einen ganz anderen Charakter und muss ganz andere Aufgaben stemmen. Beispielsweise, wenn es um Gelder geht, wenn es um eine klar spezifische Aufgaben geht, dann ist professionelle gut und absolut sinnvoll. Um das willkommen heißen, um Menschen aufzunehmen und sie einzubinden, das kann professionelle Hilfe nicht leisten. Die Frage ist auch, wieso? Ne? In dieser Professionalisierung liegt auch einer der Gründe, warum das Christliche als Motivgrund ein Stück weit verloren geht, weil die Wohlfahrtsverbände ja letztendlich eingebunden sind in den staatlichen Sozialstaatsauftrag. Ja? Sie bekommen vom Staat, also von der Kommune oder vom Land oder von den Auftraggebern den Auftrag, ihr nehmt teil oder ihr seid ein Teil der durchführenden Organe des Sozialstaats. Wir wollen das nicht nur machen, ja, sondern wir brauchen euch als Wohlfahrtsverbände oder als private Organisation. Und insoweit gibt es, ne, gerade im Bereich Krankenhaus beispielsweise, im Bereich Pflege, gibt es Pflegestandards, gibt es Budgets, gibt es DRGs, ne, die klar machen, hier gibt es Standards, die von jedem Anbieter eingehalten werden müssen. Und das bedeutet letztendlich, dass der Erfolgsfaktor, den die christliche Nächstenliebe im 19. Jahrhundert hatte, ja, gewichen ist. Der ist einfach aufgezehrt im Konkurrenzkampf der anderen, weil die das von der Professionalität her genauso gut machen. Machen müssen, denn sonst kriegen sie kein Geld. Professor Evers, dann mal an Sie die Frage. Diese ganze Professionalisierung, bleibt dann die Christlichkeit, also oder die Konfession, bleibt die da irgendwo auf der Strecke? Also wir sind ja ein Diakoniewerk, christliches Haus. Sind wir anders als die anderen? Ja, das kann ich jetzt natürlich weder mit Ja noch mit Nein so direkt beantworten, das ist klar. Nein, es stellt sich das als Herausforderung, das genau und neu zu bestimmen in diesen Zusammenhängen. Also auf der einen Seite, was Frau Stosic gesagt hat, das ist natürlich ganz klar, wir brauchen auch diese Freiräume und das ist ja ganz elementar, dass da was wachsen kann, was auch gerade eben Budgetzwängen, Dienstplänen und so etwas so nicht unterliegt, wo diese freie Menschlichkeit gewissermaßen zum Zuge kommen kann. Auf der anderen Seite haben wir diese Professionalisierung, unter der jetzt diese christlichen Einrichtungen stehen. Und da stellt sich neu die Frage, was ist denn nun genau das Christliche, ist die Herausforderung. Ich würde meinen, also ist die Richtung, in die ich denken würde. Ich glaube, wir haben da keine fertigen Antworten im Moment. Aber die Richtung, in die ich denken würde, wäre, dass bestimmte Grundhaltungen da sein müssen. Wir sind nicht die ethisch besseren Menschen. Also das ist, glaube ich, auch eine urevangelische Einsicht. Schon Luther hat das gesagt, wir sind nicht besser als die Katholiken, als die Römer. Wir sind nicht die ethisch besseren Leute, sondern wir versuchen aus einer anderen Haltung heraus, unser Menschsein zu fragen und das zu bestimmen. Und das müsste sich irgendwie neu, glaube ich, in den Institutionen widerspiegeln. Nicht nach dem Taufschein zu fragen, nicht irgendwelche bestimmten, was das Individuum angeht, bestimmte Tugenden abzufragen oder so etwas, sondern als Institution insgesamt eine Haltung zu entwickeln, um bei unserem Thema zu bleiben, barmherzig mit den Sachzwängen umzugehen auch, barmherzig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen, eine Haltung zu entwickeln, die die Institution als Ganze in einer gewissen Weise prägt und jetzt sozusagen nicht so die Moral abruft oder so etwas. Wir machen ja hier diese Veranstaltung nicht ganz uneigennützig. Also das sind immer auch Themen, die uns hier im Haus beschäftigen. Also genau die Frage, was ist denn eigentlich das Besondere, was ist das Christliche an unserem Haus? Deshalb also habe ich nicht nur Fremde eingeladen, sondern tatsächlich auch jemanden hier aus dem Haus, nämlich eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, die hier täglich arbeitet, schweren Dienst macht. Das ist nicht so einfach, das ist die Elisa Peukert, sitzt hier in der ersten Reihe und die frage ich nämlich jetzt genau mal. Ich habe es jetzt gerade gesagt, es ist eine schwere Arbeit, also ich stelle sie mir schwer vor. Ich habe mal ein Jahr als Altenpfleger gearbeitet, das hat mir gereicht. Wie schaffen Sie das, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und Menschen ja irgendwie auch zu helfen? Was treibt Sie an? Ich würde das jetzt so beantworten, dass ich es gerade durch diese Menschen schaffe. Er hat gerade angesprochen, dass man sich natürlich an Standards halten muss und dass dadurch dieser christliche Glaube so ein bisschen verloren geht, aber das würde ich jetzt so nicht sagen. Natürlich muss ich mich an diese Standards halten, aber ich kann immer so mein gewisses Ich und ich muss das sogar mit einbringen, weil wir arbeiten nun mal in dieser Tätigkeit mit Menschen und nicht mit Maschinen und wenn ich nicht mein eigenes Ich so ein bisschen mit einbringen würde, ich kann es einfach definitiv nicht standardisiert so umsetzen. Also ich muss immer so ein bisschen eine gewisse Liebe mit einbringen, um den Menschen davon zu überzeugen, dass das, was ich tue, gut für ihn ist. Es wird häufig gut angenommen, aber es gibt leider auch Menschen, die das nicht so annehmen und man muss immer so ein bisschen mit Feingefühl und ja irgendwo auch so Nächstenliebe ein bisschen so mit einbringen, dass man da ankommt. Also Nächstenliebe ist für Sie durchaus auch ein Begriff, den, also Sie haben ihn ja jetzt gerade auch benutzt. Jetzt sind wir aber auf der Suche, was ist das, oder gibt es hier etwas Besonderes in Diakonie Krankenhaus? Sie haben auch schon in anderen Häusern gearbeitet. Spüren Sie, gibt es hier was anderes? Würden Sie das so beschreiben? Oder fragen wir es mal so, wenn Patientinnen und Patienten hier bei uns sind, spielt es für die eine Rolle, dass sie in einem christlichen Haus sind? Also ich habe zumindest von Patienten selber oft gehört, dass hier einfach insgesamt ein respektvoller und freundlicher Umgang miteinander, also nicht nur mit den Patienten, sondern auch der Umgang mit den Mitarbeitern untereinander wird sehr geschätzt, auch fachübergreifend. Und unter den Mitarbeitern, gibt es da einen Mehrwert? Spüren Sie da was? Das ist schwer zu beantworten. Also ich selber fühle mich im Haus hier sehr wohl, weil man sich untereinander kennt, man ist ansprechbar, ja, man hat einen respektvollen Umgang miteinander. Also ich fühle mich im Haus arbeitend hier wirklich sehr wohl. Also das lassen wir jetzt mal dabei, vielen Dank. Also auch hier im Haus sind wir ein bisschen auf der Suche. Ne? Und Sie haben ja schon gesagt, es geht jetzt vielleicht darum, das zu finden oder zu suchen, eine neue Option. Was könnte denn so ein Mehrwert sein? Professor Hoburg, Ihnen gebe ich mal die Frage. Also die Diakonie hat zum Beispiel einen unglaublichen Schatz, den sie sich gar nicht so bewusst macht. Sie hat nämlich Häuser, schon allein die von der Architektur her, diesen Geist der Diakonie ein Stück weit repräsentieren. Wenn Sie sich die alte Architektur der Diakonissen Mutterhäuser und so weiter anschauen, so findet sich in der Mitte in der Regel eine Kapelle. Und diese Zentrierung, diese Raumzentrierung hat schon auch, strahlt so etwas wie atmosphärisch auch schon einen Mehrwert aus. Und das, was Sie gesagt haben, wäre ein zweiter Punkt für mich, in der konkreten Begegnung mit Patientinnen und Patienten muss nicht immer, so hat das vielleicht die alte Theologie, ich erinnere mich an Eduard Thurneisen, der gesagt hat, im Seelsorgegespräch gibt es immer so eine Bruchstelle und dann ist vom Herrn die Rede. Ne? Ich glaube, das geht heute nicht mehr so einfach. Aber was sein kann, dass Situationen oder Erlebnisse, die man miteinander macht, auch vielleicht körperliche Berührungen oder Ähnliches, in einem ganz bestimmten Licht gesehen und interpretiert werden. Und das ist, glaube ich, das macht dann auch etwas aus, wo Sie von Haltung auch sprachen. Das kann man nicht erzwingen. Da würde ich sagen, ganz theologisch, das passiert. Und wenn man das dann auch austauschen kann mit Mitarbeiterinnen, mit Kolleginnen und Kollegen, dann kann da sowas passieren wie was typisch Diakonisches. Aber in aller Offenheit, das kann auch bei einem säkularen Haus passieren. Und das Interessante ist, dass ich dann denke, auch da ist dann Religion mit im Spiel. Ne? Also sozusagen. In diesem Kulturgeist, würde ich mal sagen, da könnte schon so was Diakonisches drinstecken. Würde ich Ihnen genau geben, die Frage jetzt. Also ich persönlich denke, dass es diese Zwischentöne vor allem sind. Also wenn es darum, also denke ich, wenn es darum geht, auch die Diskussion beispielsweise, wo Themen sind, wo ist das spezifisch Christliche mit dabei, wie wird mit dem Tod umgegangen in einem Haus, wie wird mit Sterben, mit vielleicht auch mit heimlicher Sterbehilfe, wie geht man mit Medikamentenvergabe um? Wie gehen damit um, wenn kleine Kinder sterben? Wie wird dann Eltern unterstützt oder Familienkreise? Ist da jemand dabei, der religiösen Hintergrund hat? Da ist die Hilfe oder auch die Ansprache eine ganz andere. Oder auch dieses Zwischenmenschliche, wenn natürlich Menschen eine ganz andere Haltung haben zum Menschen oder auch ein ganz bestimmtes Menschenbild. Dann fallen auch andere Begriffe, Konzepte. Beispielsweise, ob ein Gespräch da ist, wenn jemand kurz vorm Tod ist, über die Seele gesprochen wird oder ob das überhaupt für einen Menschen überhaupt gar keine Rolle spielt, ja, ist das Thema. Ne? Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Also die Diskussion zwischen den Mitarbeitenden und auch die Patientengespräche, wo es dann auch kritisch und auch schwierig wird, wie geht denn auch ein Haus damit um, mit diesen Themen? Und da kann man sich positionieren. Aber ich bin jetzt mal tatsächlich ketzerisch, ja, und frage, also ist es tatsächlich noch ein Privileg von christlichen Häusern? Also ich kenne so und so viele Privateinrichtungen, Privatkrankenhäuser, die haben ein Seelsorgeangebot und ein gutes. Ja, es gibt, also eigentlich jedes Krankenhaus hat das mittlerweile. Und ich kenne auch, ist mir auch schon entgegengetragen worden, ins Diakoniekrankenhaus gehe ich dann doch nicht, das ist mir zu christlich, weil habe ich irgendwie Angst, dass ich jetzt missioniert werde oder so. Also, Sie haben das sehr positiv geschrieben, aber ist das noch, ist das wirklich ein Vorteil, ein Standortvorteil? Professor Evers, gell? Ja, also Sie haben jetzt vom Privileg gesprochen, finde ich ein schwieriger Ausdruck, wenn man das so versuchen will, zu bestimmen, das für sich pachten will. Also hier ist schon was da gesprochen worden, da muss was entstehen, eine Haltung, das ist irgendwie ein anderer Umgang mit bestimmten Fragen und so etwas. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich immer neu erarbeiten muss, wenn man das so sagen will. Also etwas, was ich immer neu einstellen muss, wo man immer neu drum ringen muss und wo man nicht sagen kann, also jetzt hat man es und jetzt haben wir das garantiert, dass das in unserem Haus der Fall ist, sondern gerade wenn es um die Zwischentöne geht, wenn es um Haltung geht oder wie Sie sagen, wenn es nicht darum geht, dass man als Maschine funktioniert, sondern auch als Mitarbeiterin sozusagen seine Menschlichkeit auch mit einbringen will, das ist ja auch für die Befriedigung selber im Beruf enorm wichtig, dass das geht. Da muss man immer, glaube ich, wieder immer neu nachfragen, wo stellt sich das ein? Und da kann man nicht mal sagen, so da haben wir jetzt den Stempel christlich drauf und das funktioniert und bei den anderen funktioniert es halt eben nicht. Und weil das eben, wie gesagt, dieses sofort diese Zwischentöne sind, dann ist das etwas, was auf dem Allgemeinmenschlichen, glaube ich, aufruht irgendwie. Also etwas, was uns als Menschen ausmacht, was wir in christlicher Perspektive in einer bestimmten Weise fördern wollen, aber was wir sozusagen nicht als Privileg gepachtet haben. Oder anders ketzerisch gefragt, vielleicht gibt es auch kaum Unterschiede mehr, wenn man mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen würde, wie viele haben denn eine bekennende Konfession? Wie viele gehen denn zu einer Gemeinde, zum Gottesdienst? Und wenn man nach den Füßen entscheiden würde und die würden sagen, okay, wir setzen uns alle mal zusammen und würden gemeinsam mal ein Konzept von Nächstenliebe zusammen basteln, dann würde es ganz anders aussehen, aber dann könnte ja der Titel christlich nicht mehr draufstehen. Also man muss halt irgendwie fragen, könnte der Gedanke, der diakonische Gedanke, managementmäßig drauf gemacht werden. Oder wenn man sagen würde, okay, es müsste eine Haltung sein, also von den Mitarbeitenden, da müsste man tatsächlich die Person auch dann mit einbeziehen und dann in die Diskussion gehen. Frage ist, traut man sich das als Haus? Also vor allem in einem Gebiet, wo kaum noch Menschen da sind, die eine Konfession haben. Ja, wir haben im Vorgespräch ja gerade auch schon, da habe ich so gesagt, ja, also der Absolutheitsanspruch, ich glaube, das ist auch jetzt Konsens hier so, der Absolutheitsanspruch christlicher Diakonie, der ist eigentlich in unserer Gesellschaft heute ein Stück weit perdu oder großenteils perdu, würde ich schon sagen. Aber was auch deutlich geworden ist, glaube ich, dass sowas wie Theologie entsteht oder Religion entsteht, in meiner Sprache würde ich jetzt sagen, im Diskurs, also im Gespräch, aus dem Erleben heraus, weil ist ja die Frage, wie Menschen eine Situation erleben. Erleben sie sie als letztendlich irgendwas Zufälliges oder deuten sie diese Situation aus der Perspektive des Glaubens heraus? Und wenn sie diese Situation aus dem Glauben heraus interpretieren und deuten, dann ist, auch wenn die Menschen selber vielleicht gar nicht so sehr am Sonntag in die Kirche gehen oder sich zu einer christlichen Gemeinde zählen, aber dann ist eine religiöse Interpretation schon da. Ja? Und deswegen bin ich eigentlich auch dafür, dass wir den Zusammenhang weiten. Und es gibt ja in der Diakonie diese berühmt-berüchtigte ACK-Klausel, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, dass also die Mitarbeiterschaft der Diakonie einer christlichen Kirche angehören sollte. Warum eigentlich? Weil der Islam hat letztendlich einen sehr interessanten Barmherzigkeitsbegriff, der in der semitischen Tradition mit Judentum und christlicher Tradition durchaus verwandt ist. Warum öffnen wir das nicht? Warum sagen wir nicht, in unseren Häusern spielt Religion, religiöse Kommunikation allgemein eine Rolle? Ja, also dafür würde ich eigentlich ein bisschen plädieren, dann würden wir auch von dieser Frage, ob denn nun christliche Häuser oder diakonische Häuser etwas Besonderes haben, ein Stück weit wegkommen, weil wir dann etwas Allgemeines, eine allgemeine Kultur oder eine allgemeine Haltung in religiöser Deutung für wichtiger erachten. Lassen Sie uns mal gemeinsam noch dem ein bisschen nachspüren, was diese andere oder neu wachsende Religiosität sein könnte. Frau Stosic, inwieweit spielt Religion überhaupt eine Rolle in Ihrer Tätigkeit? Gar keine. Und also, das haben zwei von vielleicht so 30 Personen gesagt, und sich klar bekannt, ich bin hier aus christlichen Motiven. Und in den Begegnungen, die Sie haben, also ist da Religion ein Thema? Mit den Ehrenamtlichen, mit den Familien. Mit den Familien? Nee. Nee, bisher noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht nehme ich es auch nicht wahr. Das kann natürlich auch. Also das, sein. Was, wie, also was ist denn dann diese neue? Also Sie behaupten ja, das hat auch was Religiöses. Vielleicht ist es auch der falsche Begriff, ja. Aber also was entsteht denn da? Also wir haben vorhin gesagt, das ist so ein grundmenschliches Bedürfnis zu helfen, von dem Sie jetzt sagen, das hat auch was Religiöses. Was könnte das sein? Können Sie das genauer beschreiben, fassen? Ja, also gut, das hängt natürlich am Religionsbegriff letztendlich. Ne? Gut, also da ist viel drüber nachgedacht worden und so weiter. Ich glaube, in dem Moment, wo ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, indem ich merke, da ist jemand in Not. Ich mache es mal deutlich an dieser Flutgeschichte. Also wenn ich mir selber vorstelle, mein Hab und Gut fließt dahin in irgendwelchen Strömen der Oder oder in meinem Falle die Elbe in Hamburg, dann wird mir, indem ich sehe, da ist eine Katastrophe bei einem anderen, die da passiert, wird mir letztendlich meine eigene Hilfsbedürftigkeit, ja, bewusst. Oder wenn ich sehe, dass jemand schwer krank ist und vielleicht sterben wird, dann reflektiere ich automatisch mein eigenes mögliches Sterben. Und damit bin ich eigentlich schon zutiefst bei existenziellen Fragen. Also die Not eines anderen, die Hilfsbedürftigkeit eines anderen spiegelt mir meine eigene Hilfsbedürftigkeit. Und daraus meine ich auch, glaube ich, der, entsteht der Impuls, anderen Menschen intuitiv zu helfen. Ja? Und es gibt interessante neurobiologische Forschungen darüber, was da eigentlich in unserem Gehirn passiert. Und manche Biologen reden sogar schon vom Hilfegehen. Ne? Aber ich glaube, das ist ganz zutiefst in uns verwurzelt. Und wenn man so tief ansetzt, kommt man automatisch auf Frage von Endlichkeit, von Tod und Sterben, letztendlich der Frage von ewigem Leben, von Gott. Und da ist man schon mitten in religiöser Diskussion. Und die einen beantworten es mit dem christlichen Gott, die anderen beantworten es mit Allah und die Dritten beantworten es wiederum anders. Also ja, Religion ist ein äußerst diffuses Phänomen. Will ich mal ein bisschen ketzerisch werden. Das scheint mir aber doch auch etwas zu sein, was die Gesellschaft insgesamt stärker wahrnimmt. Dass sich um solche Dinge Gedanken machen, wenn Sie sagen, jetzt so religiöse Fragen, existenzielle Fragen zu erörtern, dass das wichtig ist, wird, glaube ich, auch zunehmend anerkannt. Aber dann verwischen auch die Unterschiede zwischen, sagen wir mal, einem säkularen Krankenhaus, das inzwischen auch Seelsorger aller Couleur hat und Psychologen und ethische Kommissionen und so weiter, wo auch Raum für diese Fragen gegeben wird, zu einem Haus, was dann nun unter christlicher Leitung ist, wo man auf der anderen Seite sich in die andere Richtung sozusagen bewegt und sagt, naja, das allgemein Religiöse, das soll bei uns einen Raum haben. Dann stellt sich, finde ich, eher noch verschärft die Frage, was ist denn nun die Differenz, die es nun deutlich macht, das ist das christliche Haus und das ist das säkulare Haus. Oder brauchen wir diese Differenz überhaupt noch? Ja? Und da weiß ich jetzt so schnell auch keine Antwort darauf. Ich würde aber auch, glaube ich, doch eher so ein bisschen in eine andere Richtung gehen wollen als Sie und sagen, also dieses allgemein Religiöse, ich glaube, das kann nicht die Zukunft irgendwie sein. Wir müssen dann auch als kirchliche Einrichtung uns fragen, wo sind wir dann noch tatsächlich angebunden an das, was christliche Gemeinde ausmacht? Und da müssen wir, glaube ich, auch irgendwie neue Wege und neue Formen finden. Und ich glaube nicht, dass sozusagen dieses, wir lassen so eine allgemeine Religiosität, die auch ein bisschen Konjunktur wieder hat, der lassen wir jetzt irgendwie freien Lauf. Und das wäre das. Ich stelle mir irgendwelche stärkeren Verbindungen vor, noch zur eigentlichen christlichen Gemeinde und zur christlichen Tradition, die auch in unseren Häusern lebendig gehalten werden müssen. Also ich würde es nicht darauf reduzieren wollen. Ja. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also der Unterschied nivelliert sich, ist gar nicht mehr da. Deswegen muss Profilbildung dann woanders passieren. Und ich glaube auch, dass in der Tat die Rückbindung, also das baut ja auch, ne? Also wenn man so die bonhoeffersche Tradition sich anschaut und so weiter, ist die Rückbindung von Diakonie in Gemeinde, also sehr stark. Wenn Sie ein Krankenhaus haben, was völlig säkular ist, wissen die Leute, die in diesem Krankenhaus arbeiten, gar nicht mehr, oder andersrum auch die in einer Gemeinde sind, gar nicht mehr, was da für eine Institution da ist. Ich erlebe das immer wieder bei dem Thema Sozialkaufhäuser, an dem ich mich sehr stark engagiere. Da haben wir ein Sozialkaufhaus in Hannover, das mittlerweile einen Jahresumsatz von ca. 2,5 Millionen Euro hat. In sieben Jahren jetzt hochgezogen. Und die Gemeinde, die Marktkirche, die große Stadtkirche in Hannover, liegt keine 600 Meter von diesem Sozialkaufhaus entfernt. Und die Gemeinde kümmert sich um dieses Sozialkaufhaus nicht. Ja? Also das ist eine Organisation, die sich schon in christlichem Gedanken versteht, aber die Gemeinde hat keinen Bezug dazu. Also wir müssen, glaube ich, Diakonie wieder stärker in Richtung der Gemeinde bringen und dann in der Tat die harte Frage stellen, müssen wir alles tun, was Diakonie macht? Ja, wenn Sie Megakonzerne ja, mal sehen, Sie erleben Bethel im Osten, Bethel im Norden, Bethel im Süden und Bethel im Westen. Ne? Bethel ist der größte Sozialkonzern Europas. Oder in Hannover die Dachstiftung Diakonie mit 6.500 Mitarbeitern. Wirtschaftlich, ökonomisch super erfolgreich. Aber müssen wir das tun? Oder können wir dann nicht vielleicht reduzieren auf das, was wirklich im christlichen Sinne ist? Die Bahnhofsmission zum Beispiel, die kriegt keine staatliche Förderung. Das ist ein urdiakonisches Anliegen. Ja? Also da dann wirklich zu fragen, hart zu fragen, sollte die Diakonie nicht kleiner werden statt größer? Schön, und vielleicht auch ein bisschen näher wieder an das rücken, was auch Freiwilligenagentur dann macht. Können wir in den Raum stellen, können wir weitergeben, wäre eine Frage. Weil Sie vorhin auch gerade, ich will noch mal zwei Schritte zurückgehen, Sie haben vorhin darüber gesprochen, so als das Helfen, als der Impuls, sich selber sehen, als sowas sich selber gespiegelt sehen. Und das ist vielleicht auch, hängt dann jetzt auch mit dem großen Konzern zusammen. Also ich habe bei den großen Hilfskonzernen, also egal ob sie jetzt diakonisch sind oder privat oder wie auch immer, habe ich auch immer das Gefühl, na, da geht es doch vor allen Dingen um das Geld. Wenn ich das jetzt auf das Menschliche runter wieder definiere, ist aber dann trotzdem die Frage, wie kann ich denn erkennen, also ich sehe mich selbst, da könnte jemand sein, der Hilfe hat, aber ich kann ja auch völlig daneben liegen. Jetzt gebe ich das mal an Frau Stosic, wie erkennen Sie denn einen Bedarf, wo geholfen werden muss? Also Willkommenspatenschaften ist erstmal ein Wort, aber wo ich dann wirklich einsetzen oder einhaken kann, wie erkennen, also wo erkennt man so einen Bedarf? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. Muss ich es anders formulieren, genau. Wenn ich von mir ausgehe, ich stelle mir vor, da könnte jetzt Hilfe sein und dann gehe ich hin und ich biete meine Hilfe an und ich bringe dich über die Straße und ich will aber vielleicht gar nicht über die Straße gebracht werden, weil mir geht es, also ich fühle mich gerade in der Situation hier ganz wohl. Also ich glaube jetzt bei den Patenschaften, Flüchtlingen, obwohl, vielleicht gibt es das auch, vielleicht wollen Menschen gar nicht so willkommen geheißen werden, keine Ahnung, aber woran kann man so eine Hilfsbedürftigkeit eines Menschen überhaupt festmachen? Gibt es da Indikatoren? Ich finde den Begriff der Hilfsbedürftigkeit immer also schwierig, vor allem bei diesen Patenschaften, weil wie gesagt, wir zielen schon sehr darauf ab, dass es eine Partnerschaft langfristig wird. Ich würde eher von einer Bedürfnisorientierung sprechen und weniger von einer Hilfsbedürftigkeit, weil Hilfsbedürftigkeit geht automatisch immer so eine Hierarchisierung los. Das sind die Wissenden, das sind die Unwissenden, die brauchen Hilfe und ich bin der Helfende, weil Helfende haben auch immer ganz viel Macht. Die haben Ahnung, die haben Plan, die wissen was und die anderen wissen es nicht. Bei der Bedürfnisorientierung in den Familien schaut man immer, man versucht ins Gespräch zu kommen, man auch die Fragen an die Familien, was möchten sie für die Kinder, wo sehen sie selbst gerade Bedarf. Wir haben auch beispielsweise eine Familie, die aus der Türkei, wo die Familie seit 7 Jahren die Eltern in Deutschland sind. Alle 3 Kinder sind in Deutschland geboren. Und die Mutter kann kaum ein Wort Deutsch, lernt sehr, sehr mühevoll Deutsch, es fällt ihr sehr, sehr schwer. Der Vater arbeitet von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag auch in der Gastronomie und es war ganz klar im Gespräch, hat er gesagt, ich habe keine Ahnung vom deutschen Bildungssystem, ich bin in der Türkei zur Schule gegangen, ich weiß nicht, wie es dann nach der 4. Klasse weitergeht, wo soll mein Kind hin, ich habe gehört, das Gymnasium ist total schwer, soll jetzt meine erste Tochter, die ist die älteste, die ist in der 2. Klasse jetzt, wo soll die hin? Und dann schon während des ersten Gesprächs kam dann raus, wo dann die Familie sagt, die 2 Kinder sind beide auf dem Gymnasium von der Familie, gesagt, wir möchten gerne eine Patenschaft übernehmen, sagte, naja, das ist gar nicht im Gymnasium, manche haben die Schwerpunkte und Naturwissenschaften und die anderen sprachlich, da muss man irgendwelche Tests machen und so. Alleine bei dem ersten Kennenlerngespräch konnte formuliert werden und das ist erspürbar, wo sind Fragen, wo sind Interessen, wo ist auch so eine, ich habe keine Ahnung, wenn wir ins Gespräch kommen, dann kann ich da was erzählen oder es geht aber auch umgekehrt, aber natürlich, das wäre so eine optimale Situation gewesen. Da geht es echt nach Bedürfnissen. weniger nach einer Hilfsbedürftigkeit. Da finde ich, sehe ich einen Unterschied. Wie ist es bei den großen Einrichtungen? Also wir haben jetzt von Konzernen gesprochen, beziehungsweise Professionalisierung auch. Also da habe ich mich ja auf was spezialisiert. Und wie kann ich da auf so einen Bedarf, kann ich da überhaupt noch reagieren? Wie nehmen Sie das wahr? Tja, also das scheint mir doch schwierig zu sein. Ich glaube, wir sind so in unserer Gesellschaft überhaupt in der Spannung. Also auf der einen Seite wurde das Ehrenamt auch betont und ich glaube irgendwie auch, jeder spürt das. Man braucht Freiräume, wo man was tun kann. Auf der anderen Seite haben wir ein starkes Regulationsbedürfnis. Es muss alles irgendwie reguliert werden, es muss alles nach Standards gehen und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt kein Diakoniefachmann, ja, also, aber ich habe das Gefühl, dass das ein großes Problem ist, dass man... Auf der einen Seite hat natürlich auch der Staat, die öffentliche Hand, haben die Kommunen Interesse daran, dass das alles fair geregelt und nach Standards vor sich geht. Auf der anderen Seite werden dadurch Spielräume zugemacht, wo man dann flexibel reagieren kann, variieren kann. Und ich finde, das ist gerade finde ich ein großes Problem. Und da kann man sehr froh sein, dass diese Welle von Engagement in der Zivilgesellschaft jetzt zugenommen hat. Aber hier in Halle, wenn ich mir Silberhöhe anschaue, zum Teil Halle Neustadt und so, also da müsste man mit ganz anderen Sozialarbeitsformen vorgehen, finde ich. Und diese Freiräume, die haben wir durch dieses starke Regulationsbedürfnis auf der einen Seite gar nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Das würde jetzt diese spontane Reaktionsfähigkeit der Großinstitutionen ein Problem ist. Das würde jetzt wieder dafür sprechen, die großen Institutionen kleiner zu machen. Also diese Spielräume haben die Gemeinden. Die können, das finde ich auch eine große Herausforderung und da weiß ich auch zu wenig, aber es gibt sehr viele Kirchengemeinden, die sehr sozial aktiv sind, ja, also die also in ihrem Bereich viel machen, letztendlich nah herankommen an das, was auch Freiwilligenagenturen machen. Ich beklage manchmal, dass es da zu wenig Verknüpfungen gibt zwischen Kirchengemeinden und den Freiwilligenagenturen. Die könnten eigentlich Synergismen schaffen. Die Großen, ne, die hängen meines Erachtens zu sehr an der Kurzatmigkeit der Politik. Also ich sage immer wieder so in meinem Westfälisch, wenn da ein Sesselfurzer in Berlin an der Stellschraube dreht und nur in einem Bereich beispielsweise des Budgets 10 Cent oder 20 Cent irgendwo kürzt, dann bedeutet das ein mittelschweres Erdbeben in den großen diakonischen Einrichtungen. Und was das Geld angeht. Und dementsprechend richten sich, und das ist die Tragik auch der Ökonomisierung des Sozialen, ich glaube, wir haben einen großen Fehler gemacht in unserer Gesellschaft, dass wir das Soziale, die Bildung und die Universitäten ökonomisiert haben. Ja? Das ist ein riesengroßer Fehler. Und das macht sich darin bemerkbar, dass sie sich nur eigentlich nach den Strömen ausrichten. Also das klingt jetzt zynisch, aber es ist in der Tat die Realität. Mit Flüchtlingsheimen kann man momentan sehr viel Geld verdienen. Leerstehende Häuser, leerstehende Gebäude und so weiter werden höchstpreisig momentan verkauft und auch die großen Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie, jetzt mal von christlicher Seite, machen in diesem Markt fröhlich mit. Ich vermisse da die politische Diakonie. Ja, dass die politische Stimme, die gesellschaftlich agiert, jenseits von Marktinteressen, die findet sich in den Zeitungen, in den Medien vergleichsweise wenig. Hin und wieder tritt unser Ratsvorsitzender der EKD als wohlgebildeter Sozialethikprofessor auf. Und das finde ich gut, dass er das tut. Und der tritt da in die Fußstapfen von Wolfgang Huber. Aber die Diakonie schweigt. Die Diakonie macht mit bei 1- oder 2-Euro-Jobs. Die Diakonie macht mit beim Outsourcing in irgendwelche Ausfall- und Ausgliederungsgesellschaften, wo sie Mini-Löhne zahlt und so weiter. Das ist alles nicht besonders diakonisch. Und da würde ich mir ein bisschen mehr politisches Engagement wünschen. Ich gebe das gleich mal an Professor Evers. Sehen Sie das auch so? Hat die Diakonie ihre christlichen Grundlagen oder drohen sie zu verloren zu gehen? Aber ich sehe die Problematik eigentlich ziemlich genau wie Sie. Also dass die Frage ist, wo leistet man politischen Widerstand? Arbeitet man politisch auch gegen solche Trends der Ökonomisierung? Das, finde ich, ist eine echte große Herausforderung. Ich erlebe es auch ganz stark an der Universität. Ja, die eine Exzellenzinitiative jagt die andere, die eine Strukturreform, die nächste, die Modularisierung zwängt die Studierenden in ein Korsett, ebenso wie die Lehrenden. Und diese Freiräume, diese Spielräume, die gerade auch für Bildungsfragen wichtig sind, kommen kaum noch zum Tragen. Und in der Diakonie ist es eben dasselbe, wenn Sie, auch wie Sie sagen, das Menschliche ist das, was sowohl natürlich für die zu Betreuenden in so einer diakonischen Einrichtung wichtig ist, aber auch gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sie auch aus ihrer Arbeit herausholen, was sie motiviert für ihre Arbeit. Und diese Spielräume, die werden kleingestellt dazu. Und da frage ich mich auch, wo sind die Instanzen, die das gegenüber der Politik auch wieder einklagen und wieder zur Geltung bringen? Hat die Diakonie Mittel überhaupt? Also sind wir in der Position, das einzuklagen? Sie haben es gerade gesagt. Also wie gesagt, ich bin kein Diakoniefachmann. was die politischen Strukturen und so angeht, da sind Sie sicherlich der Kompetentere dazu. Aber ich würde mir das so vorstellen, Wohlfahrtsverbände, die Kirchen unter anderem, die Wohlfahrtsverbände und so, dass man da versucht, eine politische Macht und Stimme aufzubauen, die sagt, an dieser Stelle ist das mit der Ökonomisierung. Und ich finde, da kann man auch ganz nüchtern argumentieren. Ja. Ist das ein echtes Problem? Und wir versuchen, lass uns doch mal fantasievoll Modelle entwickeln, wo wir da ein bisschen gegensteuern können. Und das schiene mir wichtig, diese Stimme laut zu werden und nicht sozusagen immer mit heraushängender Zunge hechelnd hinterher zu laufen und dann nur noch den letzten Vorgaben zu folgen. Oder, also nochmal, der Gedanke, finde ich, ist halt eben spannend, wenn soziale Einrichtungen oder Organisationen Markt spielen oder was heißt Markt spielen? Also da ist ein Markt ganz klar, also ein Markt da, wo auch der Preis und auch das Geld eine zentrale Rolle spielt. Ökonomisierung des Sozialen war hier ein Schlagwort. Und das ist halt eben die Frage, ob man bei solchen Diskussionen, wo ist die Profilschärfung, schärfe ich mein Profil als Unternehmen? Also muss man nicht klar so sagen, Krankenhaus ist ein Unternehmen, was wirtschaftlich rechnen muss. Kann ich solche Fragen wie Nächstenliebe, Christentum, wo steckt es da noch drin? Kann ich das noch stellen, wenn mir doch selber erstmal klar sein muss, wer bin ich überhaupt? Bin ich hier ein Unternehmen und stehe ich denn jetzt mal dazu? Ne? Und wenn ich ein Unternehmen bin, dann muss ich auch unternehmerisch agieren. Oder bin ich was anderes, möchte ich mich davon distanzieren? Da muss man sich aber auch zauen und sich von dieser Marktlogik auch ein Stück weit lösen. Oder man muss sich fast komplett lösen, wenn man nicht dazwischen zersieben werden will. Mhm. Ja. Na, sind wir uns also einig, dass mit den großen Konzernen und der Marktorientierung ist also nicht so toll? Wir zerschlagen jetzt die großen diakonischen Einrichtungen, werden alle ganz klein, werden zum Beispiel so wie Freiwilligenagentur ich spinne jetzt natürlich auch, klar, als Verein, Freiwilligenagentur ist ein Verein, aber sind Sie nicht auch solchen Zwängen, ökonomischen Zwängen ausgesetzt? Genau, sicher. Ne? Also da geht es ja auch darum, wer bietet für, natürlich bekommen wir Geld aus verschiedenen Töpfen, ja, vom Land, von der Kommune, von Stiftungsausschreibungen oder man gewinnt mal einen Preis. Ja? Eine Mitarbeiterin macht nichts anderes, als zu schauen, wo kommt das Geld fürs nächste Jahr her. Ja? Das ist immer wieder auch ein Ringen, damit die Stellen und auch die Möglichkeiten weiterfinanziert werden können, weil Ehrenamt läuft ja nicht von alleine. Also ich bin auch hauptamtlich beschäftigt, ich muss auch irgendwie bezahlt werden. Ne? Und natürlich, aus dieser Logik kommt man nicht raus, dass Mitarbeiterinnen bezahlt werden möchten für ihren Lohn. Dennoch finde ich, ist nochmal eine andere Debatte, ob man einen Lohn bekommt oder wie eine Organisation sich auch positioniert und sich auch dessen selber bewusst ist und auch in der Diskussion sich das klar macht. Also für wen ist die Profilschärfung wichtig? Und die Frage ist auch, die man zurückstellt, oder warum ist diese Profilschärfung denn für die Diakonie so wichtig? Wo ist das Christliche? Geht es tatsächlich um die Organisation als wir möchten uns unsere Mitarbeitenden widerspiegeln, oder geht es darum, sich auf einem Markt zu positionieren? Ja, also nehmen wir das mal in Richtung der aktuellen politischen Situation. Glaube ich, täte es auch den Wohlfahrtsverbänden gut an, wenn sie sagen würden, so etwas wie zum Beispiel die, also in Richtung Politik, also auch Bundespolitik kommunizieren würden. Sowas wie Flüchtlingsheime gehört nicht in private Hand, sondern das muss der Staat machen. Das gehört zu den originären staatlichen Aufgaben, wie die Sicherung der Außengrenzen, wie im Innenbereich die Herstellung von Sicherheit. Wir geben ja auch Polizeimacht nicht an Private. Diese Diskussion, auch Gefängnisse und so weiter, Strafvollzugsanstalten in Privathand zu geben, ist ja eigentlich wieder ein bisschen vom Tisch schon. Aber das würde ich sagen, als Anwalt auch für Menschenwürde, also gerade auch politisch diesen Aspekt einzubringen, dass das in der Vielstimmigkeit unserer Gesellschaft, auch unserer Mediengesellschaft, nicht ganz einfach ist, glaube ich, aber einfach auch mal den, sag ich jetzt mal, ideologiekritischen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hallo, das ist nicht alles so einfach, ne? Also auch mal ein bisschen dagegen zu sein, das wäre, glaube ich, wird ganz gut tun. Wenn wir das jetzt, was wir jetzt so gerade angetippt haben, auf unser Thema oder unsere Frage zurückwerfen, dann hat die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe also schon Grenzen in zu großen und zu stark strukturierten Organisationsformen, Fragezeichen. Das wäre so jetzt auch meine eigentlich Abschlussfrage an Sie. Ist das, was wir als Grenze wahrnehmen können, oder sehen Sie noch andere Grenzen der Barmherzigkeit? Nur hier an. Immer ich. Also ich glaube, um nochmal so den Begriff Barmherzigkeit auch theologisch nochmal zu füllen. Wenn Sie sagen, Grenze der Barmherzigkeit, gibt es eine Grenze der Barmherzigkeit, würde ich das aus theologischer Perspektive ganz klar mit Nein beantworten, weil die Barmherzigkeit ist für mich als Dogmatiker letztendlich auch ein Teil des Seins Gottes. Also Gott ist derjenige, von dem Barmherzigkeit ausgeht. Und er macht sich in der biblischen Tradition, der hebräischen Bibel, macht er sich zum Fürsprecher der Armen. Sein Gottsein hängt daran, an der Fürsprache für die Armen. Also die Barmherzigkeit als solche hat keine Grenze. Aber ich glaube, das auch mal ein bisschen kritisch zu sehen, unsere Barmherzigkeit oder das, was wir als Helfen nehmen, ist Moden unterlegen. Wir helfen immer gerne da, wo die Medien sagen, ihr sollt helfen. Ne? Vorgestern war es ein Tsunami, heute sind es die Flüchtlinge und übermorgen sind es die Indianer, und irgendwie am liebsten helfe ich mir auch selbst. Ja? Also ich denke, über diese Grenzen müssen wir mal nachdenken, was tun wir da eigentlich? Auch ganz kritisch mit dieser Willkommenskultur. Ein Wort, was unglaublich inflationär gebraucht worden ist. Ne? Ist das eigentlich alles so? Ich fühle mich häufig, wenn ich aus dem Ausland wieder nach Deutschland komme, nicht willkommen geheißen. Ja, in meinem eigenen Land. Also sozusagen, ich glaube, wir müssen über unsere eigenen Grenzen nachdenken. Will ich helfen? Will ich spenden? Nur weil die Öffentlichkeit sagt, ich muss spenden, ich darf auch mal Nein sagen. Da wäre die Frage jetzt, sind Grenzen auch gut? Ja, Grenzen sind gut. Frau Stossic? Oder? Also ich würde auch das unterstreichen wollen, dass die Barmherzigkeit als solche sozusagen keine inneren Grenzen kennt. Gerade auch in theologischer Perspektive würde ich das sagen. Die innere Grenze, eine innere Grenze vielleicht, wäre die, die Sie auch schon ein bisschen markiert haben, nämlich da, wenn die Barmherzigkeit so eine Art Paternalismus wird. Also wenn so jemand in der Rolle des Hilfsbedürftigen festgehalten und festgeschrieben wird oder ich meine Barmherzigkeit zur Selbstinszenierung nutze und solche Sachen. Also da finde ich, wird dann hat die Barmherzigkeit eine innere Grenze, auf die aufmerksam gemacht werden muss. Aber dann hat die Barmherzigkeit natürlich äußere Grenzen. Wir sind alles endliche Wesen, wir haben nur endliche Ressourcen, haben nur endliche Möglichkeiten. Und damit müssen wir selber wieder barmherzig umgehen, sozusagen mit dem Druck und mit der äußeren Situation, unter der wir stehen. Da finde ich, ist dann auch Kreativität gefragt, da muss man auch mal Nein sagen können, wenn man an eine Grenze kommt und sagt, ich kann da nicht mehr oder das geht nicht mehr. Und da müssen wir uns auch ganz, vielleicht auch manchmal in christlicher Hinsicht, ganz klar positionieren, zu sagen, ja, prinzipiell hat die Barmherzigkeit keine innere Grenze, aber äußere Grenzen, und dann muss da auch mal gut sein. Würde im Großen heißen, vielleicht auch mal Diakonie zurückbauen und zu fragen, auf was konzentrieren wir uns. Heißt auch sozusagen ein Helfersyndrom, was manchmal auch in christlichen Kreisen zu finden ist, zu sagen, du darfst auch mal nach dir selber schauen, du sollst sogar auch mal nach dir selber schauen. Also so mit Barmherzigkeit umzugehen, finde ich wichtig. Frau Stossisch, schaffen Sie es auch nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu schauen und die zu beachten? Genau, also das Spannende finde ich ja nochmal, also wenn man darüber nachdenkt, Barmherzigkeit, Nächstenliebe ist ja vor allem eins, Gefühl. Das ist ja eine Emotion, das ist ja eine Bewegung in mir. Und das, finde ich, ist nochmal die Abgrenzung auch zu Organisationen oder Strukturen, Systeme. Systeme, Strukturen können kein Gefühl haben. Kann ich nicht. Also eine Einrichtung, Krankenhaus, ein Gebäude, da bezweifle ich, dass da ein Gefühl irgendwie drin steckt. Ich bezweifle auch, dass sowas wie eine Gesellschaft, man behaupten kann, eine Gesellschaft fühlt dies oder jenes. Nein, ich glaube, es ist etwas ganz, ich mache jetzt mal den Begriff der Gemeinschaft stärker und auch des Individuums stärker. Dieser persönliche Kontakt, finde ich, ist das Entscheidende, wo man erst spürt, was kann ich tun, was kann ich gerade nicht tun, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Und dann in dem Moment dann auch die Grenzen klarzusetzen. Nö, ich kann gerade dir nicht die Taschen hochtragen, aber wir können mal beim Nachbar klingeln, vielleicht kann der dir die Taschen tragen. Ja, also das, finde ich, ist eher noch das Entscheidende. Das sind die Gefühle, die man haben kann. Und alles, was auf Organisationsebene läuft, finde ich, das ist jenseits davon. Und das, finde ich, ist die Grenze. Bitte, wieder ganz kurz nochmal einhaken. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade auch mit diesem Gefühl und mit der Emotion, mit dem Fühlen und mit dem Spüren. Ich habe mich in der Vorbereitung hier auf heute Abend auch nochmal so ein bisschen in den biblischen Texten umgeschaut und in den Begriffen, die für Barmherzigkeit im Hebräischen oder auch im Griechischen im Neuen Testament stehen. Da kommt oft sowas vor. Also Rechem, der wird im Allgemeinen von Luther mit barmherzig übersetzt, hat was mit dem Mutterschoß zu tun. Jesus jammerte das Volk und wird eigentlich immer nur mit Jesus oder mit Gott oder mit Figuren im Gleichnis als Subjekt verwendet. Das hat was mit Splanchna, mit den Eingeweiden zu tun im Griechischen. Ja, also ich glaube, diese körperliche Seite, diese Begegnungsseite, diese Spürensseite von Barmherzigkeit, die man eben gerade nicht verordnen und regulieren kann, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, der eben nicht zu kurz kommen kann. Und die Grenzen entstehen dann. Diese, finde ich, wichtigen oder richtigen Grenzen entstehen nur dann, wenn man diese Seite zulässt. Also ich bedanke mich bei Ihnen und das gebe ich Ihnen mit nach Hause. Hören Sie mehr auf Ihr Gefühl und Ihren Bauch. Natürlich dürfen Sie auch Fragen stellen, entweder jetzt gleich oder Sie können auch uns hier beziehungsweise unsere Gäste in ein Gespräch in etwas privaterem Rahmen verwickeln. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.